Euer Tag, eure Infos. Um 19 Uhr mit Martin Seiler. Die SPD hat ihren Bundestagswahlkampf offiziell eröffnet. Kanzler Scholz sagte in Berlin vor 500 Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten, die Sozialdemokraten seien die Kraft der Mitte. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Sören Harms. Die SPD nannte es eine Wahlsiegkonferenz und auch Olaf Scholz zeigte sich dort kämpferisch. Über Monate hinweg habe die FDP die Ampelkoalition systematisch sabotiert, sagte der Kanzler wörtlich. Daher sei es richtig gewesen, Finanzminister Lindner zu entlassen. Beim Klimaschutz funktioniere die grüne Brechstange nicht, da müsse man die Bevölkerung mitnehmen. Und auch den Spitzenmann der Unionsparteien ging Scholz hart an. Friedrich Merz drohe Russland mit Taurus-Marschflugkörpern für die Ukraine. Davor warnte Scholz und sagte, mit der Sicherheit Deutschlands spiele man nicht russisch Roulette. In Syrien sind Rebellen auf dem Vormarsch und erobern offenbar immer mehr Gebiete. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtet, dass ein Bündnis von islamistischen und anderen Aufständischen einen Großteil der Millionenstadt Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht habe, darunter auch den dortigen Flughafen. Außerdem seien sie in den benachbarten Provinzen Idlib und Hama in strategisch wichtige Orte vorgerückt. Zehntausende Bewohner sollen auf der Flucht vor den Gefechten sein. In Hannover haben Kampfmittelexperten eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Wie die Feuerwehr meldet, ist die Sperrzone rund um die medizinische Hochschule aufgehoben. Etwa 9000 Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Die MHH musste nicht komplett geräumt werden, hatte aber ihren Betrieb auf das Nötigste heruntergefahren. Der Blindgänger war gestern bei Bauarbeiten für ein neues Gebäude der Uniklinik entdeckt worden. In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg einen Auswärtskuh gelandet. Die Niedersachsen gewannen in Leipzig mit 5:1. Aus der NDR-Sportredaktion Jakob Silvester Schmidt. Innerhalb von 12 Minuten trafen die Niedersachsen in der ersten Halbzeit gleich 3-mal. Werder Bremen führte bis kurz vor Schluss gegen Stuttgart, bekam in der 85. Minute aber noch den 2:2 Ausgleichstreffer. Meister Leverkusen gewann mit 2:1 bei Union Berlin und springt damit auf Platz 3. Augsburg besiegte den Tabellenletzten Bochum mit 1:0. Freiburg bezwang nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Enjoy euer Tag, eure Infos, zuverlässig und aktuell. Ja, ist schon gut kalt draußen, ne? Um die 2 Grad jetzt gerade, dafür aber wenig Wolken. Es bleibt trocken und morgen wird es auch nochmal richtig schön. Blauer Himmel, Sonne bei maximal 7 Grad. Ich habe eine Meldung für euch, das ist eher eine Information an alle, die in Kiel wohnen. Morgen wird in Neumühlen-Dietrichsdorf ein Bombenblindgänger entschärft. Dazu wird das Gebiet bis 10 Uhr evakuiert. Ein Bürgertelefon, das ist ab 7 Uhr für euch eingerichtet. Und als Ersatzunterkunft steht dann ab 9 Uhr morgens die Ellerbeck-Schule im Klausdorfer Weg 62 zur Verfügung. Das war's, Leute. Kommt gut an. This is Enjoy. Der beste Abend der Woche. Mit ganz, ganz vielen von euren Musikwünschen. Eine Stunde lang noch eure Tracks. Was wollt ihr hören? Schreibt mir mal über die Enjoy-App. Ich bin Insa. Macht euch ein schönes Wochenende. Hi, yeah, I just left the date. And I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute. He was a musician. He was super passionate about what he did. But, I don't know, all I'm looking for... I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5". I'm looking for a man in finance. Finance. Finance. Finance. Finance. I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", I'm looking for a man in finance. looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund. 6'5", I'm looking for a man in finance. Lieblingsmusik Nico Santos. Everywhere I've gone, everything I've seen, it's hard just being a human being. And everything I've done, everywhere I've been, it's hard just being a human being. Everywhere I've gone. Slave to my problems, but love set me free. Everywhere I've gone, everything I've seen, it's hard just being a human being. Everything I've done, everywhere I've been, it's hard just being a human being. I wish I could fly away like a bird. I wish I could run away and just be me. Wish I was as free. I've been there, I've done that, I made it, I came back, found my way back to being me. I had it, I lost it, a slave to my problems, but love set me free. Everywhere I've gone, everything I've seen, it's hard just being a human being. And everything I've done, everywhere I've been, it's hard just being a human being. Everywhere. Vor der Party. Enjoy. Der beste Abend der Woche. I'ma show you how to move. Hey, Mr. the speakers, run through your sneakers, move both your feet and run to the beat. Come run, run, run, run, everybody move, run, let me see you move, run, rock it to the groove, done. Shake it till the moon becomes the sun, everybody in the club give me a run, run. If you ready to move, say yeah, one time for your mind, say yeah, yeah, well I'm ready for it, come let me show you, you want to groove, I'ma show you. Up right now. Okay, everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. The DJ song for the remix. The DJ song for the einfach ihr erster Track überhaupt. Rihanna upon the replay hier bei Enjoy. Der beste Abend der Woche mit euren Musikwünschen. Und Diana hat geschrieben über die Enjoy App. Sie schreibt, hallo Insa, bin mal wieder spät dran mit meinem Musikwunsch, aber vielleicht klappt es ja noch. Wünsche mir Florence in the Machine mit You've Got the Love. Das wäre super, super, super toll. Liebe Grüße, Diana. Ist wirklich ein toller Track, ne? Habe ich auch sehr, sehr lange nicht mehr gehört. You've Got the Love von Florence and the Machine spiele ich dir jetzt, Diana, hier bei Enjoy. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Enjoy the music. Oh la la la, I'ma need to hear you say it out loud. 'Cause I love a woman named before you lace your kisses on me. Great eye, French boy, got me tripping. Now your skin is always soft. How your kisses always hit. How your nose is sweating. Great eye, French boy, got me tripping on that accent of your lips. How your tongue do all those tricks. How your nose is sweating. Kiss me under the Paris twilight. Kiss me out on the moonlit floor. Kiss me under the Paris twilight. So kiss me. You fit in the whip to the flight to the sky. Never down, baby, check my stats. Truth is I wasn't trying to meet nobody. Baby, I was there to get my bag. But when I saw you, I was like, I like that. Wasn't trying to break, baby, I fought back. Heard you say bonjour, baby. I was like, damn. Great eye, French boy, got me tripping. All your skin is always soft. How your kisses always hit. How your nose is sweating. Great eye, French boy, got me tripping on that accent of your lips. How your tongue do all those tricks. How your nose is sweating. Kiss me under the Paris twilight. Kiss me out on the moon. Under the Paris twilight, kiss me out on the moonlit floor. Kiss me under the Paris twilight. So kiss me. Enjoy, enjoy, enjoy the music. Enjoy. Eure Lieblingsmusik bei Enjoy. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Lucky. es stehen schon wieder drei Teams im Finale und haben richtig Bock auf einen richtig coolen Teamtag. Enjoy Props für eure Jobs. Euer Teamtag geht auf uns. Beziehungsweise auf Martina und Greg aus eurer Enjoy Morning Show. Die sagen nämlich danke für das, was ihr in euren Jobs alles so Heftiges leistet und lassen einen Teamtag im Wert von 1.500 Euro springen. Die letzten Wochen war jede Woche eine andere Berufsgruppe dran. Und da wir jetzt die letzte Woche hatten, konnten sich alle bewerben, egal welchen Job sie hatten. Und drei Teams stehen jetzt im Finale. Einmal Hotelmanagerin Alena aus Hamburg, Tierpflegerin Kerstin aus Kappeln und Mandy, sie ist Justizvollzugsbeamtin vom JVA-Team aus Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat uns erzählt, wie eigentlich so ein Alltag in der JVA aussieht, was sie da so machen. Zur Arbeit bringen, also die arbeiten auch bei uns, sich um die Versorgung kümmern, mit denen Gespräche führen, dann dementsprechend so den Alltag der Gefangenen weiterhin begleiten und gucken, was brauchen sie, um in Freiheit bestenfalls keine Straftaten mehr zu begehen. Ja, und Mandy will mit ihrem Team gern zu so einer Comedy-Show. Ja, die haben auf jeden Fall sehr viel Bock auf Lachen, das meinte sie. Und ihr könnt für sie und ihr Team voten auf enjoy.de oder ihr macht das in der Enjoy-App. Und das könnt ihr auch noch das ganze Wochenende machen, also heute Abend, morgen früh, ganz egal. Eigentlich habt ihr noch Zeit bis Montagmorgen um 6 Uhr, weil dann wird klar sein, wer die meisten Votes hat und wer den Teamtag im Wert von 1.500 Euro abgreift bei Martina und Greg aus eurer Enjoy Morning Show. Und jetzt habe ich für euch den Musikwunsch von Christoph. Er wünscht sich von Luana und Halla den Track Bisschen Liebe. Den bekommst du jetzt hier bei Enjoy. Man sagt, dass dich jemand anders lieben kann. Fängt als erstes beim Selber an und da liegt das Problem. Ich weiß nicht, wie das geht. Lasse jeden um mich in mein Herz. Nur für mich ist da die Tür versperrt. Man lernt, was man sieht. Für mich ist längst zu spät. Bin gefangen in diesem Strudel. Reiß mich mit, selbst wenn das Meer sich nicht bewegt. Hab Gefühle wie ein Tourist, der kurz kommt und nach paar Tagen wieder geht. Doch im Moment brauch ich nur ein bisschen Liebe, die mich hält. Denn an den meisten Tagen lieb ich mich nicht selbst. Selbst, selbst, was eine verkehrte Welt. Dann gebe ich alles, was ich hab. Doch geht's um mich, dann ist für Liebe da kein Platz. Griff, was, dass er mit mir macht, macht, macht. Ich glaub, keiner liebt mich außer du. Noch nicht mal ich. Ist schon verrückt. Ich kann mir nicht erklären, warum du nicht gehst. Hab nie gelernt, mich wie du zu sehen. Ich seh nur meine Fehler. Ich dachte, das macht jeder so. Bin gefangen in diesem Strudel. Reiß mich mit, selbst wenn das Meer sich nicht bewegt. Hab Gefühle wie ein Tourist, der kurz kommt und nach paar Tagen wieder geht. Doch im Moment brauch ich nur ein bisschen Liebe, die mich hält. In diesen Tagen liebe ich mich nicht selbst, selbst, selbst. Was eine verkehrte Welt, Welt, Welt. Das ist doch krank. Für alle anderen gebe ich alles, was ich hab. Doch geht's um mich, dann ist für Liebe da kein Platz. Krass, was, dass ihr mit mir macht, macht, macht. Hab Gefühle wie ein Tourist, der kurz kommt und nach paar Tagen wieder. Enjoy, macht euer Ding, wir sind dabei. Let's go. Listen to your body. I want to get naughty. Girl, I really like the way you eure Lieblingsmusik. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Whoa. Suckers. So put something in there. Put it in there. Yeah. Stop, Snoop. Top dog, by them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cuz homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut get your not, trap. Come not. Back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. It's the one and only D-R-E. Dr. Dre, love buffin'. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, whoop the field, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. This California love, this California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke what's on. Locust on for the 2-0-0. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, well, my n***s will be thinking we soft. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, well, my n***s will be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready the next for the next episode hier bei Enjoy. Es ist 7:30 und die Straßen sind frei. Leute, kommt gut und sicher an. Das ist für euch. Enjoy Club. Mal wieder ein Mysterious Artist. Wer steckt hinter Ape Rave Club? Man vermutet ja die Bassjackers. Auf jeden Fall releasen sie regelmäßig richtig gute Bootleg-Remixe. Und der neueste ist zu Rosé und Bruno Mars' APT. Hört ihr bei mir und natürlich noch viel mehr neue Tracks. Jetzt als Stream in der Enjoy App. Die Enjoy Residence. Heute ab 20 Uhr mit Glockenbach und Purple Disco Machine. Und noch mehr DJ-Sets gibt's in der Enjoy App. Und jetzt eure Stars. Hi, it's me, Rita Ora. I'm Sam Smith. Und eure Lieblingsmusik. I'm not afraid to die. Enjoy. Enjoy. Enjoy. The Weeknd, Dancing in the Flames. Oh. Wir lieben neue Musik. By Enjoy. Enjoy the music. Come on. Ha, sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Just don't think. Stink pink gators. My Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right. Biggie there. Air night. Papa been school since days of under rules. Never lose. Never choose to. Bruce cruise who? Do something to us. Come on. Talk go through us. Do it. Us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC take that. Easily. Take that. Recently, frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come keep my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you. My peace. Packing, asking who want it. You got it, flaunt it. That Brooklyn booth is sweet on it. Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so vain. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so vain. I put Austin NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly. Know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now he's the real dookie. Mean and who's really the shit? Ride Frank Wright pushed six on the Lexus LX, 4.5 bulletproof glass tips. If I want some more, gon' blast weasels. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, rapping about blunts and broads. And bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the cleaning. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay filthy. Richer than richer, so you just come and get. Come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so I can fill you with real millionaires. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this name brand. With flows, girl, say he sweet like licorice. So get with this. It's easy. Girlfriend, here's a pick. Homie round 10, come through, have sex on rough, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Papa freaking, not speaking, leave that bleaking like rapper demo. Tell them, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Obi. It's black like Kobe, watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me, where to say, show me, homie. Homie. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Enjoy hier, der beste Abend der Woche. Und um 20 vor 8 bekommt ihr hier den Remix der Woche. Kommt von Rosé und Bruno Mars, ihren Song Arpete im Ape Rave Club Bootleg Remix. Kriegt ihr jetzt hier bei Enjoy. Happy Weekend, Leute. Enjoy the music. What do I say now? Don't wanna fall in love. I'm not afraid now. Eyes closed, holding on alone. Lieblingsmusik bei Enjoy. Enjoy. Linkin Park. Enjoy the music. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. The emptiness machine. Hier ist Enjoy, der beste Abend der Woche mit euren Musikwünschen. Und der letzte für heute, der kommt von Britta aus Hamburg. Hier wird nämlich ganz groß in den Feierabend gerollt. Britta schreibt über die Enjoy-App. Moin Insa, meine besten Freundinnen und ich wünschen uns All I Want for Christmas is You von Mariah Carey. Wir alle gehen gleich auf unseren schnuckeligen Weihnachtsmarkt. Liebe Grüße von Britta aus Hamburg. Ich würde sagen, Say No More, ja, den packen wir wohl jetzt rein und... Ganz kurz, ja. Mariah Carey ist einfach jetzt schon vorm ersten Advent auf Platz 1 der offiziellen deutschen Singlecharts. Wirklich, es ist sehr krass. In diesem Sinne, Leute, ich bin Insa und jetzt raus. Wir hören uns ganz bald wieder und Mariah Carey gibt's jetzt. I don't want a lot for Christmas. Come true. Oh. Enjoy the music. So eine Bräune bekommst du nur in Miami. Meine Leopardenhose steht mir auch. Wie soll ich weinen? Ich sitze gerade auf nem Jetski, Baby. Und am Handy schreit ne wunderschöne Frau. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bin ein Mann mein Leben lang. Jungs, könnt ihr tanzen? Dann tanzt mal ab. Sie fragt mich, where you from? Are you from here? Nachts um halb vier. Mein Herz sagt, Junge, bleib lieber bei dir. Doch ich geh zu dir. Nachts um halb vier. Bleib mal auf dem Teppich. Ich bestell 6 Flaschen mit schlechtem Englisch. Wie sie da so steht, ist ganz schön lästig. Doch ihr klingt verdammt verdächtig. Trag ich einen Anzug, dann ist er aus Velour. Und wenn ich trinken gehe, dann trinke ich eigentlich pur. Meine Hände schwingen sich an deine Kontur. Ich achte nicht auf meine, doch auf deine Figur. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bin ein Mann mein Leben lang. Jungs, könnt ihr tanzen? Dann tanzt mal ab. Sie fragt mich, where you from? Are you from here? Nachts um halb vier. Mein Herz sagt, Junge, bleib lieber bei dir. Doch ich geh zu dir. Nachts um halb vier, ich lass mich sehen mit dir. Du lässt dich gehen mit mir. Baby, kannst du noch den Phantom fahren? Oder muss ich dich auf Händen tragen? Mein Herz sagt, Junge, bleib lieber bei dir. Doch ich geh zu ihr. Nachts um halb vier. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bitte euch einmal alle auf die Tanzfläche. Auch die da ganz hinten, ich seh euch. Macht mir nach, es geht. Oh my, oh my God. Sag, was ist das für eine Nacht? Nur die Ladies, bitte. Oh my, oh my God. Sag, was ist das für eine Nacht? Wo sind die Männer jetzt? Oh my, oh my God. Sag, was ist das für eine Nacht? Alle zusammen. Oh my, oh my God. Sag, was ist das für eine Nacht? Sie hat mich, where you from? Are you from here? Nachts um halb vier. Mein Herz sagt, Junge, bleib lieber bei dir. Doch ich geh zu dir. Nachts um halb vier. Ich lass mich sehen mit dir. Du lässt dich gehen mit mir. Baby, kannst du noch den Phantom fahren? Oder muss ich dich auf Händen tragen? Mein Herz sagt, Junge, bleib lieber bei dir. Doch ich geh zu dir. Nachts um halb vier. Nur für euch. Enjoy. Macht euer Ding. Wir sind dabei. Let's go. Thinking about me every night. Enjoy.